Und nun komme ich zu derjenigen Tierstimme, die ich als Zoologe und als Zoodirektor für die aufregendste, das heißt für die interessanteste von allen halte. Ich meine den Gecko, also ein Reptil, und zwar den Toke, eine indonesische Echse aus der Gruppe der Haftzeher. Haftzeher deswegen, weil diese nächtig lebenden Echsen die erstaunliche Fähigkeit haben, nicht nur an senkrechten Mauern flink wie ein huschender Schatten auf und ab zu klettern, sondern auch an glatten Decken hin und her zu jagen. Wie sie das machen, das ist ein Rätsel, welches die Zoologen jahrhundertelang nicht zu lösen vermochten. Erst vor ganz wenigen Jahren ist es gelungen, mit Hilfe des Elektronenmikroskopes die Lösung zu finden, und alle anderen, in Zoologiebüchern heute noch anzutreffenden Erklärungsversuche als unrichtig zurückzuweisen. Die Kunst des Geckos, des Tokes, an glatten Decken hängend dahin zu jagen, beruht weder auf Klebstoff noch Reibungselektrizität, weder auf einer Saugwirkung noch auf mikroskopisch kleinen Häkchen, sondern auf reiner Adhäsion, also auf einem physikalischen Prinzip, das ich hier nicht näher darlegen kann. Wir sind ja mit den Lautäußerungen des Tokes beschäftigt, mit einer Eigenschaft, die schon erstaunlich genug ist, wenn ich an mein Zoologiestudium zurückdenke. Damals musste man sich fürs Examen noch die These einprägen, dass Reptilien keine Stimme haben. Und nun hören Sie sich das an. Das war die wahrhaft kräftige Stimme eines Tokes, jener indonesischen Haftzeherechse, die in den warmen Tropennächten ihren eigenen Namen ruft. Aber der Zoobesucher bekommt diesen geheimnisvollen Tierlaut nie zu hören, denn die Geckos sind Nachttiere. Wenn sie nach langem Tagschlaf ihre Verstecke im Terrarium verlassen, ist der Zoo längst geschlossen und der letzte Besucher hat sich auf den Heimweg gemacht. Dann werden auch die vielen Hausgrillen lebendig, die Heimchen, deren Zirpen sie jetzt hören. Diesen Insekten stellen die Geckos nach, auch Faltern und Spinnen, und mit besonderer Vorliebe verzehren sie junge Mäuse. In den Tropen und Subtropen gibt es Dutzende von Geckoarten. In ihrer Heimat, besonders in Südostasien, gelten sie als Glücksbringer. Wenn ein neu vermähltes Paar, ich meine jetzt ein Menschenpaar, ein neues Haus bezieht, wartet es sehnsüchtig, bis eines Nachts der erste Gecko-Ruf ertönt, als ein gutes Omen. Wir aufgeklärten Europäer haben diesen guten Hausgeistern übel zugesetzt durch die reichliche Verwendung von DDT und anderen Insektiziden. Aber diese insektentötenden Chemikalien sind nicht nur für die lästigen und gefährlichen Moskitos tödlich, sondern auch für viele Reptilien, insbesondere unsere Geckos, die seit Jahrtausenden auf schädliche Insekten allnächtlich Jagd machen. Wir sollten mit den Giftspritzen etwas sorgfältiger umgehen, um die nützlichen Geckos mit ihrem faszinierenden Ruf nicht vollends auszurotten. Zum Glück sind sie im Zürcher Zoo, innerhalb und außerhalb der Terrarien, noch quicklebendig. Sie pflanzen sich auch munter fort, indem sie ihre haselnussgroßen, schneeweißen, zuerst klebrigen, dann hartschaligen Eier immer häufiger an senkrechten Glasscheiben und Wänden anheften.